WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 13. Juni 1865. Der Geburtstag des irischen Dichters William Butler Yeats. Wo der Mond in Wellenglanz trübgrauem Sand vermacht, jenseits des Rosses Strands, dort tanzen wir bei Nacht. Tanzen alte Stücke, tauschen Hände, tauschen Blicke, bis das Morgenrot erwacht. Hin und her und hin und her, so haschen wir nach Schaum. Und die Welt ist voll Beschwer und ängstigt sich im Traum. Come away, human child, to the water. Komm hinfort, o Menschenkind. Come away, human child, to the water and the wild. Hinfort zu Wassern, Wildnis, Wind, Hand in Hand mit einer Fee. With a fairy hand in hand. Denn auf der Welt gibt es mehr Tränen, als du je kannst verstehen. For the world's more full of weeping than you can understand. Die Iren sind ein Volk der Dichter und ein Volk der Musiker. So ist es kein Zufall, dass die Verse des William Butler Yeats immer wieder neu vertont werden, wie The Stolen Child von den Waterboys. Yeats' Texte scheinen wie gemacht für Musik. Schließlich hat er sie selbst mehr gesungen als gelesen. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin build there of clay and wattles made. Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loud glade. It gave me a devil of a lot of trouble to get that thing into. Ich habe eine teuflische Mühe gehabt, das Gedicht in Verse zu fassen. Und so lese ich sie nicht, als seien sie Prosa. Ganz bewusst knüpft William Butler Yeats an die alte keltische Bardentradition an. Heute vor 150 Jahren bei Dublin geboren, verbringt er einen wichtigen Teil seiner Kindheit bei der Großmutter im County Sligo an Irlands wilder Westküste und hört dort die alten, schaurig schönen Sagen von Feen und Elfen, Meeresgöttern und Zauberern. Als junger Mann schreibt er auf, was Torfstecher, Mägde oder Großeltern ihm erzählen und formt daraus eine Lyrik, die ihn zum Nationaldichter machen wird. Manche seiner Gedichte kennt noch heute jedes irische Schulkind. Alle alten Autoren schrieben, um weitererzählt oder gesungen zu werden, für Hörer, die direkt verstehen oder gar nicht. Celtic Twilight, keltische Dämmerung, diesen Begriff prägt Yeats im späten 19. Jahrhundert für die Rückbesinnung auf die uralte keltische Kultur. Vor allem die tragischen Geschichten von unerfüllter Liebe sind tief verwurzelt in der irischen Seele. So wird etwa sein Down by the Selly Gardens zum Volkslied, hier in der Version von Benjamin Britten. Natürlich erlebt auch Yeats seine eigene tragische Liebesgeschichte. Mit 24 trifft er Maud Gonne, Schauspielerin, Freiheitskämpferin und von den Zeitgenossen beschrieben als schönste Frau Irlands. Über fast 30 Jahre wird er ihr immer wieder Heiratsanträge machen und sie wird ihn immer wieder zurückweisen, zugleich aber in ihrer Nähe halten. Tragisch für William Butler Yeats, seinen Gedichten aber durchaus zuträglich. Der Song of the Wandering Angus, der sich jahrzehntelang nach seiner großen Liebe verzehrt, ist über 40 Mal vertont worden. Ganz neu die Version der Kölner Folkband The Children of Lear. The silver apples of the moon, the golden apples of the moon. obwohl ich alt vom Fahren bin, durch Ebenen und Hügelland, ich finde noch, wohin sie ging, und küss sie, nehm sie bei der Hand. Geh in hohem gesprenkeltem Gras und pflücke, bis die Zeit sich trollt, die Silberäpfel voller Mond, die Sonnenäpfel voller Gold. Inspiriert von Mauds Einsatz für Irlands Befreiung von der jahrhundertealten britischen Unterdrückung, beginnt auch Yeats, sich zu politisieren. Im Kampf für die Unabhängigkeit wird Anfang des 20. Jahrhunderts auch die Stimme der Dichter gehört. Yeats' Sprache wird klarer, direkter, lässt die Romantik der frühen Jahre hinter sich. Dass sich Zeitgeschichte auch mit Poesie erzählen lässt, beweist er in seinem berühmten Gedicht Easter 1916, zu Ehren der Männer, die nach dem gescheiterten Osteraufstand gegen die Briten hingerichtet werden. Unter ihnen ausgerechnet Mauds Ehemann John McBride. Sie träumten und sind nicht mehr. Und was, wenn zu viel der Liebe sie in den Tod trieb seinerzeit? Ich schreib's in einen Vers. McDonough und McBride und Connolly und Pierce, jetzt und auch zukünftig, vereint im grünen Band, veränderten sich vollständig. Furchtbare Schönheit entstand. Der Satz von der furchtbaren Schönheit erweist sich als visionär. Angesichts der politischen und religiösen Kämpfe, die Irland ein ganzes langes 20. Jahrhundert prägen werden. Immerhin erreicht der Süden schon 1922 weitgehende Unabhängigkeit. Und William Butler Yeats wird Senator im neuen irischen Oberhaus. Ein Jahr später bekommt er als erster Ire den Literaturnobelpreis, eine besondere Auszeichnung für einen jungen Staat und einen verseschreibenden Politiker. Für seine stets von hoher Eingebung getragenen Dichtungen, die in vollendeter Gestalt das Wesen seines Volkes zum Ausdruck bringen. In dem kleinen Land mit den vielen großen Autoren, Swift, Shaw, Wilde, Joyce, Beckett, McCord, gilt Yeats bis heute als größter Lyriker. So vielseitig und so wandlungsfähig im Lauf seines Lebens, dass Kritiker ihn bezeichnen als Zeitgenosse mehrerer Schriftstellergenerationen. Manchmal ist sein hochartifizieller Symbolismus nur schwer zu entschlüsseln und dann findet er wieder klare, allgemeinverständliche, einfache Worte. Hinter der Maske ist immer ein lebendiges Gesicht. Erziehung ist nicht das Anfüllen eines Eimers, sondern das Entfachen eines Feuers. Ohne uns gibt es weder Feind noch Freund. Geprägt vom Vater, einem Kunstmaler mit protestantischer Herkunft, aber glaubensferner Weltsicht, bewahrt Yeats im zwischen Katholiken und Protestanten zerrissenen Irland stets große Distanz zu beiden Seiten. Dennoch beschäftigt ihn das Thema Religion ein Leben lang. Er bleibt ein Skeptiker und sein Platz der zwischen den Stühlen. Joni Mitchell, Slouching Towards Bethlehem. Sicher gibt's jetzt eine Offenbarung. Sicher, es ist das zweite Kommen und der Zorn nimmt endlich Gestalt an. Doch welch rohe Bestie schlurft da, wenn ihre Zeit gekommen ist, Richtung Bethlehem, um geboren zu werden. Surely some revelation is at hand. Surely it's the second coming and the wrath has finally taken form. For what is this rough beast? It's our come at last. Slouching toward Bethlehem to be born. Slouching toward Bethlehem to be born. Erst mit 52 Jahren löst sich Yeats endgültig vom Traum, seine große Liebe Maud Gonne zu heiraten. Und findet in der Ehe mit der 24 Jahre jüngeren Georgie Hyde-Lees doch noch ein spätes Glück. Die Kinder Anne und Michael werden geboren. Zudem teilen die beiden ihre Faszination für das Übersinnliche. Seine Frau wird für ihn zum Medium und einer neuen Inspirationsquelle. Die 1920er Jahre sind Yeats produktivste Zeit. Sicher auch, weil er mit dem Ruhm des Nobelpreises nun erstmals aller finanziellen Sorgen enthoben ist. Lasst uns voranschreiten, Geschichtenerzähler, und jede Beute schnappen, die das Herz begehrt. Und habt keine Furcht. Alles existiert, alles ist wahr, und die Erde ist nur ein Staubkorn unter unseren Füßen. Privat hat er viel versäumt, also auch viel nachzuholen. Ein zentrales Motiv der späten Werke wird die Sexualität. Yeats gibt mit Lust und Selbstironie den alten Wüstling. Etwa in den Rollengedichten der verrückten Hure Jane. Van Morrisons Crazy Jane on God. Der Geliebte einer Nacht kam, wie der Sinn ihm stand. Im Morgengrauen ließ er mich stehen, egal wie ich das fand. Männer kommen, Männer gehen, alles liegt in Gottes Hand. Oh, that lover of a night came when he would, went with the dawning light. Well, there I would on the road. Men come and men go, all things remain in God, all things remain in God. Mehr als 2500 Kilometer zieht sich der kurvenreiche Wild Atlantic Way entlang an Irlands wilder, grandioser Westküste, die längste ausgeschilderte Küstenstraße der Welt. Eine der spektakulärsten Stellen ist sicher die Sligo Bay mit den bizarren Felsformationen Ben Bulben und Knocknarea. Sagenumwobener Sitz der Elfen, die in der irischen Mythologie keine edlen Gestalten sind, sondern wilde Gesellen, die nachts aus einem geheimen Felstor ausfahren. Diese Landschaft heißt heute Yates County. Hier, auf dem kleinen Friedhof von Drumcliff am Fuß des Ben Bulben, liegt der Dichter auf eigenen Wunsch begraben. 9 Jahre nach seinem Tod in Südfrankreich 1939 haben ihn seine Landsleute feierlich heimgeholt. Auch die Inschrift auf dem Grabstein hat er selbst ausgesucht. Der lakonische Satz ist legendär geworden. Cast a cold eye on life, on death, houseman, pass by. Reiter, wirf einen kalten Blick auf das Leben, auf den Tod und reite weiter. Sollte er diesen abweisenden Satz gewählt haben, um auf dem kleinen Friedhof posthum seine Ruhe zu finden? Tatsächlich wird heute hier so manche Busladung Touristen herangekarrt und alle Besucher wollen den Spruch fotografieren. Die Popularität des William Butler Yeats scheint heute größer denn je. Sicher auch dank der vielen Musiker, die seine Worte weitertragen. Wie die Waterboys, Mad as the Mist and Snow. Horace by Homer stands, Plato stands below. Here is Tully's opened page. How many years ago were you and I lads, mad as the mist and snow? Hey, hey, hey! Horaz steht neben Homer, Plato gleich darunter, und hier liegt Tullius aufgeschlagen. Wie viel Jahre ist's her? Da waren wir junge Burschen so verrückt wie Nebel und Schnee. Warum seufz ich? Warum schaudre ich so? Ich schaudere und seufze, wenn ich daran denk, sogar Cicero und der wortgewaltige Homer. So verrückt wie Nebel und Schnee. I shudder and I sigh to think that even Cicero and many-minded Homer were mad as the mist and the snow. Diese Welt existiert nur, um eine Geschichte zu sein, in den Ohren der kommenden Geschlechter. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3. Und jederzeit im Netz. WDR.de